Entschuldigung, meine Liebe, für jede Träne, die ich dir gegeben habe. Ich wollte nur zeigen, wie viel du mir bedeutest und wie sehr ich dich liebe. Oh ja, liebe dich. Entschuldigung, ich liebe dich.